geschrieben ist. Warum denn nie ins Blech? Ich trinke, bis ich nicht mehr kann. Den ganzen was geht mit dir der Frieden?